Ich verstehe nicht, warum diese großen Konzerne immer noch so viel Geld für Fernsehen ausgeben. Warum ist das so teuer? Hallo zusammen, willkommen als Smalltalkers. Ich bin Leonid. Und ich bin Gustavo. Unser heutiges Thema ist die TV-Nutzung in Deutschland. Vor kurzem wurde auf dem Portal DWDL ein Artikel über die statistischen Daten veröffentlicht. Da geht es darum, dass statistisch die deutsche TV-Nutzung rekordhoch ist. Der entscheidende Punkt ist, dass für jüngere Altersgruppen das nicht zutrifft. Das heißt also, jüngere Personen, jüngere Mitmenschen nutzen den Fernseher als Medium weniger. Es nimmt bei den Älteren zu. Der Artikel sagt Folgendes aus. Die Menschen verbringen im deutschsprachigen Raum immer mehr Zeit oder nachhaltig noch viel Zeit vor dem Fernseher. Die Zeit, die sie vor dem Fernseher verbringen, bleibt konstant hoch. Hier gibt es Unterschiede je nach Altersgruppe. Während jüngere Menschen in der Gruppe bis zum 30. Lebensjahr weniger Fernsehen schauen, schauen ältere Menschen, das heißt also über 40, mehr Fernsehen. Trotz der Angebote im Internet, trotz anderer Kanäle, die mehrheitlich jetzt auch immer mehr im Angebot stehen. Genau, und das finde ich ganz interessant, weil ich bin ganz oft bei TV-Seminaren oder TV-Vorträgen und da geht es immer darum, dass die TV-Nutzung steigt und alles super und super und die TV-Leute überreden sich davon, dass das Medium immer noch super in ist. Das Fernsehen wird oder ist schon ein Medium für ältere Leute. Das sehen wir sogar in den Werbespots, die da laufen. Das ist immer Produkte für ältere Leute. Das belegen auch die Statistiken. Diejenigen, die dafür verantwortlich sind, dass es nach wie vor einen hohen Fernsehkonsum gibt, sind alte Menschen. Junge Menschen schauen bedeutend weniger Fernsehen. Es gibt also einen Generationsgap. Und ich glaube, das wird relativ bald dazu führen, dass die Werbekunden einfach kein Geld mehr für Fernsehen ausgeben würden. Es ist aber nach wie vor so, dass etwa 50% der Werbeausgaben nach wie vor für das Medium Fernsehen ausgegeben werden. Für alle anderen Medienkanäle, Online, Printmedien etc., zusammengefasst die andere Hälfte. Das bedeutet, Fernsehen ist nach wie vor Hauptträger auch für Werbung. Es ist kein Hauptträger für Werbung. Oder es geht darum, dass die Werbung im Fernsehen immer noch viel, viel teurer ist als im Internet und all den anderen Medien. Bei dieser Statistik geht nur um die Ausgaben. Ich meine, Werbung ist einfach super teuer im Fernsehen. Aber mein Punkt ist, ich finde hier eine Blase, ehrlich gesagt. Weil wir sehen, dass Fernsehen immer unwichtiger oder vielleicht wichtiger, aber nur für eine bestimmte Zielgruppe. Und diese Zielgruppe wird älter und älter und langsam stirbt die aus. Ich verstehe nicht, warum diese großen Konzerne immer noch so viel Geld für Fernsehen ausgeben. Warum ist das so teuer? Ich glaube, es wird einfach nach wie vor sehr viel in Fernsehwerbung investiert, weil ältere Menschen von besseren wirtschaftlichen Situationen, also praktisch über mehr Geldmittel verfügen als jüngere Menschen. Das heißt also, jüngere Menschen haben im Vergleich von vor 30 Jahren weniger Geld, das sie auswenden oder verwenden können. Ja, aber es geht trotzdem um 40-Jährige, um 15-Jährige Leute. Die haben noch Geld und die jungen Leute werden auch irgendwann Geld verdienen. Ja, vielleicht mit 30 in Europa ist man noch arm, aber mit 40, mit 50... Ja, Leonid, du musst zwei Faktoren bedenken. Faktor Nummer eins, die Entwicklung der Altersstrukturen in der Gesellschaft. Gewicht sie die älteren Menschen, die älteren Generationen oder ältere Altersgruppen bilden die Bevölkerungsmehrheit. Das heißt, es gibt immer weniger Jugend. Das heißt also, allein schon numerisch sind sie bedeutender, zumindest in der deutschen Gesellschaft. Punkt zwei, die Einkommenssituation für junge Menschen ist schlechter als in den Jahrzehnten zuvor. Das heißt, weniger Kaufkraft als junge Menschen in vorhergehenden Jahrzehnten und weniger Gewicht in der demografischen Entwicklung. Das heißt, es gibt weniger junge Menschen als alte in Deutschland. Also, und heißt, alte Menschen nutzen Fernsehen. Was ist dein Problem? Das heißt, es wird noch so bleiben, wie es ist. Es wird so bleiben. Diese Blase wird bleiben, oder ist das nein, keine Blase? Nein, es wird so bleiben. Das ist ein biologischer Prozess. Solange diese Menschen noch leben, das heißt also, Ü50-Generation in etwa nach der deutschen also der aktuellen Lebenserwartung in Deutschland, also im Schnitt wird man etwas über 80 Jahre im Schnitt. Solange diese Menschengruppe noch existiert, wird diese Menschengruppe auch der größte Markt sein. Und diese Menschen schauen Fernsehen und nutzen nicht Internet. Oder größtenteils nicht. Also ich glaube, immer noch ist es so eine Blase. Ich glaube, wir werden noch Scheitern vom Fernsehen sehen und innerhalb der nächsten 10 Jahre, auch in Deutschland. Ich glaube, dass das Phänomen Fernsehen nach wie vor noch 20 Jahre präsent sein wird als Hauptmedium. Aufgrund der älteren Generation, die sich hauptsächlich auf dieses Medium stützt. Im Gegensatz zu den Jungen, die nach und nach neue andere Medien nutzen. Und was denkt ihr? Glaubt ihr an Scheitern von Fernsehen? Oder glaubt ihr, dass es uns noch ein Weilchen beschäftigen wird? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr das Video gut findet, bitte liked und teilt es. Danke und ciao. Tschüss.